Der Generalsekretär des ZK, der laotischen Revolutionären Volkspartei und Präsident der Demokratischen Volksrepublik Laos, Bunyang Vorajit, richtete jüngst ein Antworttelegramm an Marschall Kim Jong-un. Er bedankte sich tief dafür, dass ihm Kim Jong-un herzlichsten Glückwunsch zum 41. Gründungstag der Demokratischen Volksrepublik Laos dargebracht hatte. Weiter betonte der laotische Präsident, obwohl sich der Weltlage sehr kompliziert entwickle, sei er fest überzeugt davon, dass die traditionelle Freundschaft und die ausgezeichneten Beziehungen der Zusammenarbeit zwischen Laos und Korea den Wunsch der Völker beider Länder entsprechend weiter vertieft und entwickelt werden, was den Völkern beider Länder praktischen Nutzen bringen und zur Erhaltung des Friedens und zur Entwicklung der Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen in der Region und der Welt beitragen würde. Zum Schluss wünschte er dem Genossen Kim Jong-un Gesundheit und Glück und viel Erfolg bei seiner erhabenen Arbeit und bekundete seine Hochachtung.